Das riesige Krokodil schien direkt auf sie zuzukommen. Seine grün-gelben Augen blitzten mordlüstern und der gewaltige Rachen war weit aufgerissen, während es sich im wilden Kampf aufbäumte. Drei Männer umklammerten das Untier am Schwanz, drei andere hatten Seile um die Beine geschlungen und zogen mit aller Kraft daran. Einer hieb mit einem Knüppel auf den Kopf ein. Doch ein weiterer Jäger war beim Versuch, das Ungeheuer zu bändigen, zu Fall gekommen und lag nun genau vor ihm im Schlamm und hob verzweifelt die Arme zur Abwehr. Jeden Augenblick konnte er sich auf ihn stürzen und ihn zwischen seinen mächtigen Kiefern zermalmen. Darf ich präsentieren? Vor euch steht eines der größten jemals gefangenen Leistenkrokodile. Im Jahre 1967 gelang es einer Truppe Krokodiljäger um Jack Dundee, ich glaube, das ist der, der am Matsch liegt, dieses Monster zu erledigen. Abgespielt hat sich das alles in Queensland, im Norden Australiens, bei der Mündung des MacArthur Rivers. Und das Vieh ist sage und schreibe, jetzt pass auf, Just, 7,35 Meter lang. Unglaublich, oder? Ja, ich habe auch schon über die Krokodilfänge aus jener Zeit gelesen. Weil die sogenannte feine Gesellschaft damals gar nicht genug von Taschen und Schuhen aus Krokodilleder bekommen konnten, hatten sie reichlich zu tun. Und wäre dieses Exemplar nicht so groß gewesen, wäre seine Haut bestimmt auch irgendwann vom Arm einer Dame gebaumelt. Naja, so wie ich das gehört habe, war das auch das letzte Krokodil, das Dundee erledigt hat. Bevor er das Zeitliche gesegnet hat, hat er sich, glaube ich, noch den letzten Happen gegönnt. Na, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, kommt, Kollegen. Es gibt hier noch eine ganze Menge zu sehen. Schon Wahnsinn, was aus dem Statman-Museum geworden ist. Und dank deines Ferienjobs als Nachtwächter, Peter, bekommen wir heute Abend auch noch eine kostenlose Führung. Und der neue Direktor, wie ist er noch gleich? Chandler. Ja, und dieser Chandler war wirklich damit einverstanden, dass du uns heute Abend eine Privatvorführung gibst? Ja, aber ich habe ihm versprechen müssen, dass er dafür morgen alle Fenster hier putzt. Was? Du hast was? Sag mal, bist du... Ach, war ein Witz, Leute. Kriegt euch wieder ein. Und wann hat deine Nachtschicht jetzt nochmal angefangen? Um 8. Und in gut 3 Stunden um 2 Uhr löst mich Fraser ab. Den solltet ihr mal kennenlernen. Schwarz wie die Nacht, 3 Zentner schwer und immer gut drauf. Okay, Kollegen, und weiter geht's. Ich glaube, dieser Raum hier wird euch ganz besonders interessieren. Die Ausstellungsstücke hier drin sind eine Leihgabe des Ethnologischen Museums in Anaheim. Es wird seit über einem Jahr von Grund auf renoviert und deswegen musste man das ganze Zeug in der Zwischenzeit woanders unterbringen. Und was ist hier drin so besonders? Seht's euch an! Australien! Alles in diesem Raum hat mit Australien zu tun. Das da ist, glaube ich, ein Didgeridoo, oder wie das Ding heißt, ein Blasinstrument der Ureinwohner Australiens. Es ist ein von Termiten ausgehöhlter Eukalyptusast, um genau zu sein. Aber du hast recht, Ritter. Alles unzweifelhaft aus Australien stammend. Ja, ja, das stimmt. Wir befinden uns hier im sogenannten Stewart-Raum. Jason Stewart war ein... äußerst bekannter, wenngleich sehr geheimnisumwitterter Australienforscher. Oh Mann, Just, kannst du nicht mal so tun, als wüsstest du etwas nicht, was ich weiß? Entschuldige, fahr bitte fort, ist ja deine Führung. Also gut, Stewart hat den ganzen Krempel hier vor etwa 30 Jahren dem Museum in Anaheim vermacht. Allerdings, und da wird die Sache spannend, hat er die Bedingungen daran verknüpft, dass man den Raum genau nach seinen Vorstellungen einrichtet und dass diese Bronzebüste von Stewart dort hinten aufgestellt wird. Aber das wirklich Interessante ist hier unten. Lest das mal, es wird euch gefallen. Es weht vom Drache von Gondwana ein Wind zu der Aposteln Haupt. Und Hans verlacht die Mauern Chinas, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Von dort sieht man den Moloch sitzen, doch Wanderer, höre meine Bitte. Behüte, komm ihm nicht zu nah und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Die Eintracht seinen Fuß einst lenkte, dorthin, wo Haie gierig kreisen und Wasser Wüsten Leben schenkte. Uluru und Ketatjuta, sie grüßen, doch sie teilen nur, dass tief am Grunde böser Schreie der Anfang tränenreicher Spur. Hä? Muss man das verstehen? Na, dann wärst du der Erste, der das schafft. Bis heute weiß man nicht, was dieser Spruch bedeuten soll. Der Anfang tränenreicher Spur. Das ist wirklich höchst merkwürdig und zugleich äußerst interessant. Wer ist Gondwana? Oder was? Lass gut sein, Erster. Ich fürchte, daran beißt sogar du dir die Zähne aus. Und vielleicht ist es ja wirklich nur irgendein Blödsinn, den Stuart hinterlassen hat, um die Nachwelt zu ärgern. Er soll auch nicht unbedingt der Liebreiz in Person gewesen sein. Komm mit, ich zeig euch lieber, was es hier drin noch zu sehen gibt. Das hier ist ein Botenstab, wie ihn die Aborigines früher zur Übermittlung von Nachrichten benutzt haben. Postel. Und daneben ist noch ein Regenmacher. Wie stellt man die Dinge eigentlich her? Moloch. Aus einem abgestorbenen Kaktus. Man drückt die Stacheln rein, gibt ein paar Kieselsteine dazu und macht vorne und hinten einen Deckel drauf. Ach so, Kaktus. Gierige Haie. Just jetzt hör auf. Du machst dir nur einen Knoten in dein wertvolles Hirn. Glaub mir, das hat... Habt ihr das gehört? Ja, was war das? Hörte sich so an, als wäre was umgefallen. Aber wieso fällt da was um? Keine Ahnung. Willst du nicht nachsehen? Ich? Wieso ich? Na, bist du jetzt der Nachtwächter oder nicht? Ach so, ja. Ja, sicher. Ein Abfalleimer. Ja, genau so klang es. Nach einem umgefallenen Abfalleimer. Ja, ehrlich gesagt beruhigt mich das nicht sonderlich. Vielleicht stand er schon die ganze Zeit schief und wurde durch einen Luftzug umgestoßen. Luftzug? Wir sind nicht am Bahnhof, Dritter. Seltsam. Vielleicht gibt's hier Mäuse oder sogar Ratten im Museum. Und die machen sich des Nachts über das her, was die Besucher tagsüber so wegwerfen. Das meinst du nicht ernst, oder? Ratten in diesem Museum? Naja, kann doch... Das kam aus dem vorigen Raum, glaube ich. Komm, Kollegen, schnell. Da lang. Das war im Stuart-Raum, ganz sicher. Oh mein Gott! Was ist das denn? Eine Moorleiche. Ich glaube, mir wird übel. Siehst du was, Just? Da ist nichts. Aber wieso ist denn eine Moorleiche in einem Raum ausgestellt, der offenbar ausschließlich mit Australien zu tun haben soll? Weil nirgendwo sonst mehr Platz gewesen wäre. Dr. Chandler hat sogar ein wenig gegen den Willen von Stuart verstoßen. Also, dass alle Ausstellungsstücke an einem bestimmten Platz stehen sollen. Hier gehört eigentlich der Beutelwolf hin. Und du bist dir sicher, dass das Stöhnen von hier gekommen ist? Ja, was heißt sicher? Es kam mir jedenfalls so vor. Meine Güte! Warum bin ich nicht eher drauf gekommen? Kollegen, komm mit! Ich habe eine Idee. Was ist denn? Die Kameras, Leute. Das ganze Museum wird hier von Kameras überwacht. Es sind so Dinger, die dauernd hin und her schwingen und es gibt kaum eine Ecke, die sie nicht ins Bild kriegen. Wir müssen in den Überwachungsraum. Mal sehen. Chandler hat mir am Anfang mal kurz gezeigt, was man mit dieser Anlage alles machen kann. Aber da er meinte, ich würde das wahrscheinlich sowieso nicht brauchen, habe ich, fürchte ich, nicht so ganz genau hingehört. Lass mich mal sehen. Die Tür! Schnell an sie zu! Worauf wartet ihr? Kommt und helft mir! Nein, Zweiter, was machst du? Nicht zusperren, wir sind zu dritt und da draußen ist nur einer. Wir sollten besser rausgehen und nachsehen, wer da ist. Ich bin doch nicht bescheuert! Läuft einer mitten in der Nacht durchs Museum, stört wie ein Zombie und ich soll nachsehen, wer das ist. Schwöre? Aber Zweiter, das hat doch keinen Sinn. Der ist wirklich da draußen. Der steht genau vor der Tür. Wer ist da? Hallo? Hallo? Mir reicht's jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Ich rufe jetzt alle an. Chandler, die Polizei, die Feuerwehr, die Nationalgarde, die Heilsarmee. Ja, okay, dann die nicht. Aber sonst alle. Verdammt, geh ran. Hallo, Dr. Chandler? Dr. Chandler, hören Sie, hier ist jemand im Museum. Ja, doch, sicher. Meine beiden Freunde können es bezeugen. Das stimmt. Er hat erst einen Abfalleimer umgeworfen und dann haben wir ein Stöhnen gehört. Wir haben überall gesucht, haben aber nichts gefunden. Dann sind wir in den Überwachungsraum, um uns die Aufzeichnung anzusehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das alles funktioniert. Und der Typ steht genau vor der Tür und will rein. Haben Sie das gehört? Bitte kommen Sie, Dr. Chandler. und bringen Sie Verstärkung mit. Ja, ja, danke. Aber schnell, schnell bitte. Die Zeit bis dahin verstrich endlos. Wer auch immer vor der Tür stand, gab keine Ruhe. Immer wieder drang das Stöhnen zu ihnen und mit jedem Mal wurde es böser und aggressiver. Auch das Schlagen und Hämmern wurde heftiger und die Tür knarrte bedenklich in ihren Angeln. Doch dann entdeckte Peter Dr. Chandler auf einem der Monitore. Ach, sie sind da. Er hat Max und Austin dabei. Na endlich. Max und Austin? Einer der Wächter vom Tag und sein Sekretär, Max Dotten und Austin Burfield. Wo ist er? Er stand eben noch vor der Tür. Dann kann er nicht weit sein, den schnappen wir uns. Max, Austin, erinnert euch jeweils einen der Jungen? Ich gehe mit Peter. Wir suchen das ganze Museum ab. Doch auch 6 Leute konnten nach über einer Stunde intensiven Suchens in dem Museum nichts finden. Der Eindringling schien wie vom Erdboden verschluckt. Niedergeschlagen trafen sie im Überwachungsraum wieder zusammen. Ist doch völlig unmöglich, Himmel nochmal. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ich begreife es auch nicht. Wir haben doch alles abgesucht. Jeden Quadratzentimeter. Die Außentüren sind alle zu. Wir haben jeden Raum durchstöbert, aber dieser Kerl ist einfach nicht aufzufinden. Das ist doch zum Verrücktwerden. Und was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir uns nur die Aufzeichnungen von heute Abend ansehen. Womöglich ist darauf ja etwas zu sehen. Gute Idee. Wie war dein Name gleich nochmal? Das ist Justus Jonas und das ist Bob Andrews. Freut mich, ihr beiden. So, dann sehen wir das Ganze hier mal an. Also, wann genau habt ihr den Eimer umfallen hören? Ah, das muss so gegen 11 oder kurz danach gewesen sein. 11, Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Boah, so ein Mist! Die entscheidenden Sekunden fehlen. Da steht der Abfalleimer noch. Und da liegt er schon am Boden. Wer auch immer den Eimer umgeworfen hat, wusste also genau, wo die Kamera angebracht ist und wann sie was aufnimmt. Das ist allerdings nicht besonders schwierig. Die Kamera hält genau auf den Durchgang und ist leicht zu sehen. Trotzdem, es sind nur ein paar Sekunden, in denen der Eimer unbeobachtet ist. Und danach sieht man jedenfalls nichts mehr von dem Typen. Er muss also gewusst haben, auf welchem Weg er sich wieder davon machen musste. Das kann jeder Besucher hinkriegen, der sich am Tag mal etwas genauer umgesehen hat. Ein Kinderspiel. Sehen wir uns den Steward-Raum an. Ich fürchte, da werden wir auch nichts sehen. Was? Wieso? Ich schließe mich der Meinung Ihrer Angestellten an. Es ist wohl nicht allzu schwer, den Kameras auszuweichen. Sie sollen ja nur verhindern, dass sich jemand lang genug an einem Ort oder Exponat aufhalten kann, um dort irgendwas anzustellen. Ich bin mir ziemlich sicher, Dr. Chandler, auf diesen Bändern werden Sie nichts finden. Ich werde trotzdem mal nachsehen. Nichts. Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Dr. Chandler, wir hätten da einen Vorschlag. Einen Vorschlag? Ja, wenn Sie wollen, würden wir dieser Sache genauer auf den Grund gehen. Wir haben ja, wie Sie wissen, durchaus Erfahrung, was mysteriöse oder unerklärliche Vorkommnisse betrifft. Wie? Ihr habt Erfahrung? Ach so, du meinst diesen Fall damals hier im Museum. Unter anderem, ja. Hier bitte, unsere Karte. Die 3 Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ach, ihr seid die 3 Fragezeichen. Die aus Rocky Beach? Ich wusste bisher nur, dass ihr damals bei der Aufklärung jenes Falls eine entscheidende Rolle gespielt habt, aber dass ihr die 3 Fragezeichen seid, das ist mir neu. Aber wie auch immer, ich glaube, eure Hilfe ist in dieser Angelegenheit nicht vonnöten. Wir verlangen auch nichts, das tun wir nie. Darum geht's nicht. Ich denke nur, wir sollten die Sache auf sich beruhen lassen. Und jetzt sollten wir nach Hause fahren. Es ist spät geworden. Ich werd noch verrückt. Ich sag's euch, ich werd noch völlig verrückt hier. Oh, Justus, kapier's endlich, das Rätsel ist nicht zu knacken. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte dich nie auf das Rätsel aufmerksam machen dürfen. Gib's auf, Jus. Lass es. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Ein Rätsel, das ich nach fast einer Woche noch nicht gelöst habe. Naja, Erster. Es gibt eben für alles ein erstes Mal. Deine schlauen Sprüche haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich will dieses verflixte Rätsel lösen. Ich habe schon einiges rausgefunden. Passt auf. Gondwana, von dem im ersten Vers die Rede ist, war ursprünglich ein Teil des Urkontinents Pangea. Dann spaltete sich Pangea während des Mesozoikums, also vor ungefähr 250 Millionen Jahren, und Gondwana bildete wiederum die Urmaße von Südamerika, Afrika, Indien, Australien und der Antarktis. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Da es sich bei Jason Stewart um einen Ethnologen handelt, der Australien erforscht hat, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass Gondwana in diesem Fall Australien meint. So wird es sein. Das Dach von Gondwana könnte man dann aber auch als den höchsten Berg von Australien verstehen. Mount Kosciuszko, 2228 Meter hoch und in New South Wales gelegen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hängt sogar ein Bild von diesem Berg im Stewart-Raum. Bob, Justus ist tatsächlich dabei, das Rätsel zu knacken. Nein, ganz so weit bin ich noch nicht. Außerdem weiß ich noch nicht, ob meine Vermutungen stimmen. Aber ein Puzzleteilchen habe ich noch. Erinnert ihr euch noch an den zweiten Vers? Ein Wind weht zu der Aposteln Haupt? Sehr vage. Es gibt eine Felsformation, die sich die Zwölf Apostel nennt. Es handelt sich dabei um 12 Felssäulen, die aus dem Wasser ragen. Ratet mal, wo sich diese Apostel befinden. In Australien! Richtig, an der Südküste Australiens nahe Port Campbell. Ein Bild von diesen 12 Aposteln glaube ich auch im Stewart-Raum gesehen zu haben. Mensch, Just, das ist ja genial! Und danach, wie geht's weiter? Irgendwas mit einem Hans. Und genau da hakt es. Ich habe keine Ahnung, wer oder was dieser Hans ist. Und das, was ich bis jetzt über Jason Stewart rausgefunden habe, hilft mir auch nicht weiter. Außer einer Menge Veröffentlichungen habe ich nichts entdeckt und bis ich die alle durch bin. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Herr Chandler, es ist wieder was passiert. Taylor, einer meiner Wächter, hat heute Morgen seltsame Spuren am Boden gefunden. Erdkrümel oder sowas in der Art. Und sie müssen dort in der Nacht hingekommen sein. Denn gestern Abend war die Putzkolonie im Museum. Und dann sind da auch noch merkwürdige Kratzer innen an der Eingangstür. Es sieht fast aus wie eine Zeichnung. Wann öffnet heute das Museum? Es sollte seit einer Stunde geöffnet sein, aber ich habe bis jetzt niemanden hineingelassen. Wäre es möglich, dass ihr kurz vorbeikommt? Wir sind schon unterwegs. Ich glaube, Kollegen, jetzt habe ich meine Abwechslung. Hallo. Oh Mann, schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Hier, seht euch das an. Sieht aus, als hätte jemand etwas mit einem Messer eingeritzt. Könnte ein O und ein C sein. Ja, oder eine 0 und ein unvollständiges E. Tja, vielleicht ist es aber auch eine Pizza und ein Würstchen. Oder eine Scheibe Salami und ein angebissenes Stück Kuchen. Alles Mögliche kommt hier in Frage, solange wir keine genaueren Anhaltspunkte haben. Hast recht, Zweiter. Dr. Chandler, Ihnen sagt das auch nichts, oder? Leider nein. Zweiter, geh mal aus dem Licht. Hier liegt was. Das sieht aus wie Holzspäne. Ich weiß nicht. Seht euch mal dieses weiße Gebrösel hier an. Das Holz der Tür ist dunkel. Also kann dieses weiße Zeug nicht von der Tür stammen. Wir nehmen mal eine Probe mit. Dr. Chandler, haben Sie hier irgendwo eine kleine Tüte oder sowas ähnliches? Ja, sicher habe ich irgendwas Brauchbares in Restaurationsräumen. Wenn ihr einen Moment hier wartet, sehe ich mal nach. Hey Kollegen, wisst ihr was? Wir könnten die Proben doch zu Dr. Brolin bringen. Dem Hundepsychologen? Ja natürlich, der ist ja auch Hobbygeologe. Gute Idee, Zweiter. Brolin könnte zumindest die Erdbröckchen, von denen Chandler gesprochen hat, viel schneller analysieren als wir. Ich würde vorschlagen, wir fahren gleich auf dem Rückweg bei ihm vorbei und fragen ihn, ob er uns behilflich sein kann. Hier habe ich ein paar Tüten. Geht's damit? Ich denke schon. Oh, gut. Das wär's soweit. Sehen wir uns mal die anderen Spuren an, die sie gefunden haben. Die Erdkrümel sind oben im Stewardraum. Dann folgt mir. Ich habe Taylor gebeten, hier aufzupassen, dass niemand vom Personal aus Versehen die Spuren beseitigt oder verwischt. Hallo Jungs, kommt mit. Das Zeug ist gleich hier vorne. Der Chef meinte, dass es Erde sein könnte. Und die Putzkolonne macht immer so sauber, dass so etwas nicht mehr zu sehen ist. Die bräuchten gar nicht erst zu kommen, wenn sie so viel Dreck liegen ließen. Könnte tatsächlich Erde sein. Ich tue auch mal ein bisschen was davon in die Tüte. Das lassen wir nachher alles analysieren und können sicher schon bald sagen, worum es sich handelt. Das wäre prima, vielen Dank. Je mehr Informationen wir haben, desto eher wissen wir vielleicht, welche merkwürdige Dinge hier im Museum vor sich gehen. Darf ich das so verstehen, dass Sie jetzt doch wollen, dass wir ermitteln? Naja, ich denke schon, dass ich jetzt eure Hilfe brauche. Die erste Sache hätte man vielleicht noch unter den Teppich kehren können, aber jetzt? Und wenn sich das herumspricht, dann habe ich sofort die Presse und das Fernsehen am Hals. Und warum schalten Sie nicht die Polizei ein? Aus genau dem gleichen Grund. Es würde doch sofort für Aufsehen sorgen, wenn sich hier auf einmal Polizisten im Museum umsehen und Streifenwagen vor der Tür stünden. Und warum, wenn ich fragen darf, wäre Ihnen das unangenehm? Befürchten Sie, dass die Besucher ausbleiben, wenn bekannt wird, dass es im Museum nicht mit rechten Dingen zugeht? Das auch, ja. Aber meine größte Sorge ist, dass das Museum in Anaheim vielleicht seine Exponate zurückziehen könnte, wenn es erfährt, was hier los ist. Verstehe. Und deshalb bitte ich euch, die Sache äußerst vertraulich zu behandeln. Da können wir Sie beruhigen. Wir arbeiten sehr diskret. Na dann. Kann ich euch irgendwie helfen? Nee, im Moment gibt's hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns jetzt erst einmal überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und vorher bringen wir noch die Proben weg. Vielleicht ergibt sich ja daraus schon eine erste Spur. In Ordnung. Dann kann ich jetzt also die Besucher reinlassen? Ja, nur zu. Erster, da! Was? Was ist da? Na, siehst du's denn nicht? Ja, was denn? Da, der lachende Hanf! Ach, natürlich! Ein Kookaburra! Mann, warum bin ich nicht von selbst drauf gekommen? Oh Mann, wir sind so dämlich! Dürfen wir auch mal erfahren, worum es hier geht? Justus versucht schon die ganze Zeit, das Stewardrätsel zu lösen. Das Stewardrätsel? Das ist ein Witz, oder? Nein, und er hat auch schon einiges herausgefunden. Stimmt's, Just? Da hängt eine Fotografie von Mann Kostisko. Und da auf der gegenüberliegenden Seite ein Bild von den 12 Aposteln. Und der lachende Hanf steht hier. Ja, aber was hat das mit dem Rätsel zu tun? Ich verstehe das nicht, das ist ja unfassbar. Das Stewardrätsel. Wir werden uns jetzt erst einmal Ihrem Auftrag widmen. Sobald wir genaueres erfahren haben, melden wir uns wieder bei Ihnen. Schönen Tag noch. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Hallo Justus, hier ist Dr. Problem. Ich habe eure Proben gerade schon einmal kurz untersucht. Und haben Sie schon was entdeckt? Ja, obwohl es etwas sonderbar ist, was ich entdeckt habe. Ja? Nämlich? Zu den Erdkrümeln kann ich noch nichts Definitives sagen. Aber auf meinen Reisen sammle ich hin und wieder Erd- und Gesteinsproben, die ich dann zu Hause katalogisiere. Und seltsamerweise sind eure Krümel in ihrer Zusammensetzung einer Probe sehr ähnlich. Und woher stammt die Probe? Aus dem Süden Englands. Aber die Übereinstimmung könnte auch Zufall sein. Aus dem Süden Englands? Und die andere Probe? Das ist das wirklich Seltsame. Das sind Spuren von Knochen und Nägeln. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass diese Knochen und Nagelreste sehr alt sind. Was heißt sehr alt? Ja, etliche 100 Jahre dürften es schon sein. Okay, vielen Dank, Sir. Auf Wiederhören. Gern geschehen, Justus. Auf Wiederhören. Brawler meinte wirklich, dass die Erde vielleicht aus Südengland stammt, oder? Ja, wieso? Weil die Moorleiche dort gefunden wurde. Kollegen, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich liegt das alles nur eine Schlussfolgerung zu. Na, doch die ist so ungeheuerlich, dass ich mich einfach weigere, daran zu glauben. Du meinst, dass da nachts die Moorleiche rumspaziert und an die Türen kratzt, richtig? Also, dann denkst du das auch? Ja, natürlich. Zumindest will jemand, dass genau dieser Eindruck erweckt wird. Ich habe zwar keine Ahnung, warum man das glauben soll, aber im Hinblick auf die Vorgänge und die Spuren liegt diese Annahme auf der Hand. So muss es sein. Aber wer glaubt denn so einen Schwachsinn? Ich könnte mir vorstellen, dass genau das die entscheidende Frage ist. Ja, dann sollten wir am besten nochmal ins Museum fahren und mit Dr. Chandler sprechen. Er muss uns so viel wie möglich über diese Moorleiche erzählen. Aber heute wird das nichts mehr. Das Museum schließt gleich. Wir fahren morgen. Das hieße dann aber, dass jemand Erde aus dem Glaskasten genommen und sie auf dem Boden verteilt haben muss. Das hieße sogar noch mehr. Dieser jemand muss ja auch die Knochen und Nagelstückchen von der Leiche genommen haben. Denn wie sonst ließe sich erklären, dass die Spuren, die wir an der Tür gefunden haben, mehrere hundert Jahre oder sogar noch älter waren? Die Moorleiche ist ein Exponat von unschätzbarem archäologischen Wert. Welcher Idiot ist nur so dumm, sich daran zu vergreifen? Ich fürchte, hierzu lässt sich einiges sagen. Denn die Vitrine ist doch verschlossen, oder? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann muss es jemand aus dem Museum gewesen sein. Jemand, der Zugang zu den Schlüsseln hatte. So sehen wir das auch. Also, ich kann hier keine Stelle an der Leiche entdecken, von der man Knochen und Nagelstückchen entnommen haben könnte. Scheint unverletzt zu sein. Mr. Chandler, was wissen Sie über den Toten? In meinem Büro habe ich eine Menge Bücher über die Leiche. Hier ist es. Danke. Na sowas. Hast du was? Also, ich glaub schon. Hier, gleich auf der ersten Seite. Das da drauf sind doch die Symbole. Die Symbole, die in die Tür geritzt wurden. Das sind sie, ganz sicher. Wo steht der Kleingedruckte neben dem Bild? Dieses eiserne Kurzschwert zeigt am Schwert Scheidenmundstück ein Sonnen- und ein Mondsymbol aus Goldblech. Sonne und Mond, das ist es. Was ist das für ein Buch? Gräber der Eisenzeit. Die Moorleiche stammt tatsächlich aus der späten Eisenzeit. Sie wird um 200 vor Christus datiert und gehörte wohl dem Stamm der Kelten an. Die wiederum in Südengland beheimatet waren. Auch das würde passen. Ja. Aber was hat ein Schwert mit einem Grab zu tun? Die Kulturen jener Zeit bestatteten ihre Verstorbenen mit jeder Menge Beigaben. Man glaubte auch damals an ein Leben nach dem Tod und war der Meinung, dass man im Jenseits bestimmte Dinge benötigte, um dort weiterleben zu können. Geschirr gehörte dazu, Kleidung, Waffen und sogar Lebensmittel. Richtig, allerdings müssten wir dann eher von einem rituellen Menschenopfer ausgehen, denn für ein normales Grab hätte man sich sicher kein Moor ausgesucht. Aber auch in solchen Fällen waren Grabbeigaben die Regel. Na gut, ein Schwert ist eine Waffe, soweit ist das klar. Aber was hat das nun wiederum mit unserer Moorleiche zu tun? Haben Sie dafür eine Erklärung? Nein, aber ich weiß, wer uns da weiterhelfen könnte. Die Moorleiche wurde vor circa 8 Jahren von Professor Rosenberg gefunden und der wohnt meines Wissens noch immer in Huntington Beach. Hier ist seine Nummer. Wir könnten ihn gleich mal anrufen. Guten Tag, Professor Rosenberg. Hier spricht Timothy Chandler, der Direktor des Stedman Museums. Ah, Dr. Chandler. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie, es geht um die Moorleiche aus Südengland, die Sie einst entdeckt haben. Ja, was ist damit? Ja, wir bräuchten einige Auskünfte zu dieser Leiche. Insbesondere würde uns interessieren, ob Sie irgendeine Verbindung zu einem Schwert herstellen könnten, das als Verziehung ein Sonnen- und ein Mondsymbol aufweist. Ich habe keine Ahnung, worüber Sie da sprechen. Mr. Chandler, fragen Sie, ob wir vorbeikommen dürfen. Professor, hätten Sie in den nächsten Tagen ein paar Minuten Zeit für einen kurzen Besuch? Ich bin mir sicher, dass... Ich wüsste wirklich nicht, wie ich Ihnen behilflich sein könnte. Und wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe zu tun. Was war das denn? Professor Rosenberg scheint sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht zu der Angelegenheit äußern zu wollen. Merkwürdig, so habe ich ihn bisher nicht kennengelernt. Ja, so wie es aussieht, müssen wir wohl selbst herausbekommen, in welcher Weise die Moorleiche und das Schwert zusammenhängen. Das sehe ich auch so. Ich würde nun folgendes Vorgehen vorschlagen. Bob, du siehst zu, dass du über diese Sache so viel wie möglich in Erfahrung bringst. Unter Umständen wäre es vielleicht nicht schlecht, einmal in der Bibliothek vorbeizuschauen. Geht klar, Erster. Und Peter und ich sollten jetzt mit Ihnen, Dr. Chandler, einmal das Personal durchgehen. Ja, gerne, aber wie wollt ihr das anstellen? Soll ich euch herumführen und mit jedem einzelnen Mitarbeiter bekannt machen? Nein, das wäre zu auffällig und wir sollten im Augenblick keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Am besten, wir gehen zusammen durchs Museum und sie erzählen uns erstmal so viel sie wissen zu dem einen oder anderen Mitarbeiter, den wir treffen. Die Tour durchs Museum war für die beiden Detektive jedoch nicht so ergiebig, wie sie sich erhofft hatten. Sie lernten zwar fast das ganze Personal kennen und erfuhren so einiges über die verschiedenen Mitarbeiter, aber aufschlussreich war das Ganze nicht. Im Moment können wir nur Max und Austin ausschließen. Weil die beiden an jenem Abend mit mir zusammen ins Museum kamen? Ja, damit scheiden die aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Aber sonst kommt im Moment jeder in Frage, der einen Schlüssel für die Vitrine hat. Das könnte im Grunde jeder sein. Ich schleppe nur die wichtigsten Schlüssel mit mir rum. Der Rest, auch der von der Vitrine, liegen in einer Schublade im Überwachungsraum. Und an die kommt prinzipiell jeder ran. Und wie sorgen Sie dann dafür, dass Ihre Mitarbeiter nicht nach und nach das Museum leerräumen? Ich meine, nichts gegen Ihre Mitarbeiter, aber Sie kennen sicher das Sprichwort. Gelegenheit macht Diebe. Natürlich kenne ich das Sprichwort, aber die Sicherheitsvorkehrung im Haus ist so gut, dass keiner, vor allem kein Mitarbeiter, etwas herausschmuggeln könnte. Jeder von Ihnen wird vor dem Verlassen des Hauses durchgecheckt. Wir haben sogar einen Metalldetektor und Taschen und Rucksäcke oder ähnliches werden durchleuchtet. Das kann ich bestätigen. Sicherheit wird hier ganz groß geschrieben. Bleibt die Sache mit dem Schlüssel. Wahrscheinlich hat der Täter ihn nachgemacht. Ihn dauerhaft an sich zu nehmen, dürfte zu riskant sein. Das wäre aufgefallen. Und wie finden wir heraus, wer ihn nachgemacht hat? Gar nicht, befürchte ich. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen im Museum umsehen und dann verschwinden. Vielleicht hat Bob ja was rausgefunden. Dann melden wir uns wieder bei Ihnen. In Ordnung. Bis dann, Jungs. Mir ging vorhin noch eine Sache durch den Kopf. Hast du schon mal daran gedacht, dass vielleicht doch Schändler hinter all dem stecken könnte? Ja, sicher. Daran habe ich schon sehr früh gedacht. Ob das Museum in Anaheim Schändler die Exponate aufgrund der Vorkommnisse wirklich entzöge, kann ich zwar nicht beurteilen, aber die Publicity, die ein Spuk im Statman-Museum zur Folge hätte, könnte ganz im Gegensatz zu der von Schändler selbst geäußerten Ansicht durchaus andere Ansichten haben. Das Museum könnte zu einem wahren Publikumsmagnet werden und dagegen hätten wohl weder Chandler noch Anaheim etwas einzuwenden. Aber Chandler tut alles, um keine Publicity zu bekommen. Und das alles einfach nur ein schlechter Scherz ist? Dafür fände ich, wird zu viel Aufwand betrieben. Nein, um irgendwas Bedeutungsvolles geht's hier sicher. Was? Und was hast du jetzt vor? Willst du nochmal die Leiche begutachten? Nein, eigentlich wollte ich nur eine Sache überprüfen, die ich gestern Abend noch im Internet entdeckt habe. In New South Wales, im Südosten Australiens, gibt es eine Dünenlandschaft, die Walls of China heißt, also die Mauern Chinas. Echt? Ja. Und wenn wir die im Raum finden, dann kann ich, glaube ich, die erste Strophe des Rätsels lösen. Und jetzt? Pass auf. Die beiden ersten Verse lauten, es weht vom Dache von Gondwana ein Wind zu der Aposteln Haupt, klar? Ja. Dort ist das Bild vom Mount Kosciuszko und dort das von den 12 Aposteln. Und dann Vers 3 und 4, und Hans verlacht die Mauern Chinas, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Unser Kokoboro steht dort in der Vitrine, und hier befinden sich die Mauern Chinas. Wenn wir jetzt eine gedachte Linie zwischen den beiden Bildern und eine zwischen dem Kokoboro und diesem Modell hier ziehen, dann könnte der Schnittpunkt genau der Ort sein, den die erste Strophe sucht. Verstehst du? Sollte ich das? Ist doch ganz einfach. Der Wind stellt quasi eine Verbindung zwischen den Bildern her. Er weht ja. Und der Kokoboro lacht gewissermaßen hinüber zu den Mauern. Dadurch wird eine neue Strecke durch den Raum gelegt, aber diese wird unterbrochen, wenn ihm der Wind die Stimme raubt. Also, wenn sie auf die erste Linie stößt. Klar? Also, der Wind weht vom Dach zum Apostel, dann lacht der Hans hinüber zu den Mauern, aber nur bis ihm der Wind... Naja, ungefähr kann ich dir folgen. Und wo kommen wir raus? Sehen wir es uns an. Die Moorleiche. Ich wusste, der Kasten ist offen. Allerdings. Da wollte uns offenbar jemand einen Schrecken einjagen. Anscheinend sieht dieser jemand es nicht gern, wenn wir uns hier rumtreiben. Warte hier, ich hole Dr. Chandler, damit er den Kasten wieder verschließt. Boah, wenn ich den in die Finger kriege. Ich veranlasse sofort, dass das Schloss ausgetauscht wird. Davon würde ich im Moment abraten. Und wieso? Solange wir keinen Anhaltspunkt haben, wer der Täter ist, muss der Zugang zur Vitrine unverändert bleiben. Dr. Chandler, wenn Sie jetzt das Schloss auswechseln, finden wir die betreffende Person vielleicht nie. Aber der Kerl ruiniert mein Exponat. Ich fürchte, wenn wir ihn schnappen wollen, müssen wir dieses Risiko eingehen. Nach diesem Zwischenfall machten sich die beiden Detektive auf den Weg zurück zur Zentrale. Ah, hallo Kollegen! Und, habt ihr noch was Neues erfahren? Nein, wir wissen im Grunde nichts Neues. Zwar kennen wir jetzt so gut wie jeden Mitarbeiter und wissen auch, wie es um die Sicherheit im Museum bestellt ist, aber neue Anhaltspunkte haben wir nicht. Also Fehlanzeige. Nur die Moorleiche wäre beinahe abgehauen. Wir konnten sie gerade noch daran hindern, aus ihrem Kasten zu steigen. Was sagst du da? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Irgendjemand hat den Kasten der Moorleiche geöffnet. Und das Stöhnen war wieder da. Ach so, Scherzkeks. Nun, so mager eure Ausbeute ist, ich habe durchaus einige Neuigkeiten. Lass hören. Also, passt auf. Zunächst zur Moorleiche. Ich habe in einigen Büchern gefunden, was wir schon wussten, dass Menschen in jener Zeit, aus der die Moorleiche stammt, mit allen möglichen Dingen beerdigt wurden, weil man glaubte, dass sie die im Jenseits brauchen. Und so hat man Kriegern auch ihre Waffen mitgegeben. Aber das wirklich Interessante, das ist etwas anderes. Warte, hier. Da, sie selbst. Das da auf dem Bild ist Professor Rosenberg? Ja, ein Artikel in der Nature and Science über ihn und seine Arbeit. Dem gegenüber war offenbar nicht so zugeknöpft. Auch das ist richtig. Aber seht euch doch das Bild mal ein bisschen genauer an. Das zeigt Rosenberg, wie er auf einem Stuhl sitzt. Allem Anschein nach wurde das Bild in einem Arbeitszimmer aufgenommen. Es ist sein Arbeitszimmer. Da! An der Wand hinter Rosenberg. Ich hab's auch erst fast übersehen, konnte es dann aber kaum glauben. In Rosenbergs Arbeitszimmer hängt tatsächlich ein Schild, auf dem man ganz deutlich das Sonnen- und das Mondsymbol sehen kann. Wisst ihr, was das unter Umständen heißt, Kollegen? Er hat nicht alle Grabbeigaben abgeliefert, sondern den Schild für sich behalten. Ganz meine Meinung. Stellt sich nur die Frage, warum er den Schild behalten hat. Moment! Für mich gibt's da noch ein viel wichtigeres Problem. Was hat das alles mit der Moorleiche zu tun? Wenn ihr mich fragt, liegt die Erklärung auf der Hand. Die Moorleiche will ihren Schild zurück. Darum geht es. Rosenberg hat den Schild der Moorleiche für sich behalten und sie will ihn sich jetzt zurückholen. Wahrscheinlich kommt der Geist der Moorleiche nicht eher zur Ruhe, bis man ihm sein Schild wiedergibt. Der Geist der Moorleiche. Ja, oder ihr vielleicht gewordener Fluch, was weiß ich. Man kennt das doch auch von den ägyptischen Pharaonen. Die haben sich doch auch mal alle gekrallt, die sie in ihrer Totenruhe gestört haben. Der Fluch. Also, das mit dem Fluch der Pharaonen konnte man meines Wissens im Nachhinein immer sehr einleuchtend erklären. Das Gift von irgendwelchen Schimmelpilzen spielte da, glaube ich, eine große Rolle. Schimmelpilze? Aber von dem Geist oder Fluch einer Moorleiche habe ich noch nie etwas gehört. Aber es ist doch... Peter hat recht. Peter hat recht? Ich habe recht? Ja, seine Idee hat durchaus einiges für sich. Dass der Spuk der Moorleiche in Zusammenhang mit dem Schild steht, ist nicht von der Hand zu weisen. Genaueres lässt sich jedoch erst sagen, wenn wir wissen, ob der Schild wertvoll ist. Dann bekäme die ganze Sache eine völlig neue Wendung. So gesehen? Ja, der Spur sollten wir unbedingt nachgehen. War's das von deiner Seite, Bob? Nicht ganz. Ich hab noch was für dich. Da ich schon mal in der Bibliothek war, habe ich gleich im Zeitungsarchiv nachgesehen, ob ich noch mehr zu Stuart finde. Oh, danke. Und? Also, in dieser Ausgabe der LA Post vom 10. März dieses Jahres steht etwas über einen gewissen Kirk Monroe. Er wurde an diesem Tag beerdigt. Hier, es heißt hier, er war Anwalt und der beste Freund des berühmten, aber sonderlichen Ethnologen Jason Stewart. Tatsächlich? Lass mal sehen. Das ist eine Traueranzeige der Familie von Frau und Sohn. Und da ist eine von seiner Kanzlei. Und hier steht noch ein kurzer Artikel zu seinem Kollegen. Hört euch das mal an. Kirk Monroe machte seinerzeit Schlagzeilen, als er kurz nach dem Tod von Jason Stewart dessen Testament verkündete. Der Ethnologe hinterließ darin seine Frau und seine beiden Söhne mehr oder weniger mittellos, obwohl er als sehr vermögend galt. Es wurde damals vermutet, dass es kurz vor Stewarts Tod zu einem unversöhnlichen Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Familie gekommen war. Naja, dass er nicht gerade ein Sonnenschein war, habe ich euch ja schon gesagt. Das meine ich nicht. Ich will auf was ganz anderes raus. Überleg doch mal. Wenn Stewart vermögend war, seine Familie aber nichts abgekriegt hat, wo ist dann das Vermögen geblieben? Vielleicht hat er es jemandem anderen vermacht. Ja, oder er hat's noch schnell in Las Vegas verzockt. Nein, dann hätte man das hier sicher erwähnt. Ich habe einen ganz anderen Verdacht, Kollegen. Wie? Du meinst... Nein. Ja. Womöglich? Nicht wahr? Wäre doch denkbar. Ja, schon, aber... Hallo? Darf ich auch mal wissen, worüber ihr redet? Na, das Rätsel's weiter. Das Stuart-Rätsel. Wäre es nicht möglich, dass er darin einen Hinweis auf sein verschollenes Vermögen hinterlassen hat? Warum sollte er das tun? Wenn seine Familie sowieso nichts bekommen sollte, wäre es doch ziemlich dämlich. Wenn er der Meinung war, dass keiner das Rätsel lösen kann, dann nicht. Dann würden sich seine Frau und seine Söhne zeitlebens ärgern. Ich weiß ja nicht. Erstens wissen wir gar nicht, ob Stuart so vermögend war. Zweitens, ob das Vermögen wirklich verschollen ist. Und drittens habe ich den Eindruck, dass du da was ins Rätsel hineingeheimnissen willst, Just. Vielleicht hatte Stuart einfach nur Spaß am Dichten. Ja, also das Zerwürfnis der Stuarts hatte einem anderen Artikel zufolge vor allem damit zu tun, dass sich ja niemand aus der Familie für das interessiert hat, was Jason getan hat. Nicht mal seine Kinder interessiert es. Er galt als Sonderling, als komischer Kauz. Und außerdem sind alle engeren Angehörigen von Jason Stuart, also seine Frau und seine Kinder, mittlerweile gestorben. Ob es noch entferntere Verwandte gibt, konnte ich nicht herausbekommen. Interessant, wirklich interessant. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Dank dir, Bob. Kein Thema, Just. Oh, meine Schicht fängt bald an. Ich muss los. Packst du das denn? Du hast doch heute tagsüber kaum geschlafen, oder? Das ist ehrlich gesagt mein kleineres Problem. Du hast recht. Aber du solltest deine Nachtwache nicht mehr alleine antreten. Nicht, solange wir nicht wissen, was da im Museum los ist. Lass mal gut sein. Ich werde mich einfach in den Überwachungsraum einsperren. Da kann mir ja nichts passieren. Hoffe ich. Wer ruft denn da jetzt noch an? Ja, hier Justus Jonas. Mensch, warum hast du dein Handy nicht an? Peter? Nein, der Weihnachtsmann. Justus ist weg. Wer ist weg? Wovon sprichst du? Die Moorleiche. Sie ist verschwunden. Was? Ja, ich hab's doch geahnt. Sie ist abgehauen. Sie läuft da draußen herum. Moment. Langsam. Wo bist du? Im Überwachungsraum. Sind alle Türen des Museums zu? Keine Ahnung. Ich nehm's an. Dann sieh schnell nach. Wenn jemand im Museum ist, darf er es nicht verlassen, klar? Bin ich bescheuert? Ich geh da nicht raus. Peter, wer auch immer... Du brauchst gar nicht weiterzureden, Just. Keine Chance. Ich bleibe hier. Ich habe schon Chandler angerufen. Der müsste jeden Moment da sein. Und bevor ihr hier nicht in Company-Stärke anrückt, setze ich keinen Fuß vor diese Tür. Okay, ich komm. Ruf Bob an und sag ihm, er soll mich mit dem Auto holen. Und die Leiche ist wirklich weg? Das ist völlig absurd. Was? Na, ich musste gerade an das denken, was Peter vorhin gesagt hat. Das mit dem Geist und dem Fluch? Naja. Unsinn. Hallo, ich bin Duane. Ihr sollt gleich zum Boss kommen. Er ist schon oben im dritten Stock. Und die Leiche? Treibt sich noch irgendwo herum. Oh, jetzt fängt er auch noch damit an. Schnell, Chandler wartet schon. Wie hast du eigentlich bemerkt, dass die Leiche nicht mehr da ist? Ich habe es im Überwachungsraum auf einem der Monitore entdeckt. Habt ihr euch das Band schon angesehen? Ja, was glaubst du denn? Aber auch diese Ecke wird von einer Kamera erfasst, die immer von einer Seite zur anderen schwenkt. Und wie könnte es anders sein? In einem Schwenk ist die Leiche noch da, im anderen nicht mehr. Ja, war klar. Sie ist weg! Sie ist tatsächlich weg! Das ist doch unbegreiflich! Und eine Katastrophe! Eine echte Katastrophe! Haben Sie schon alles abgesucht? Glaubst du, dass es diesmal irgendwas bringt? Ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden wieder nichts finden. Aber zwei meiner Leute sind dennoch gerade dabei. Trotzdem frage ich mich, wo die Leiche sein soll. Die Außentüren waren wie immer verschlossen, die Toiletten ebenso. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Bob hat heute Nachmittag einiges rausgefunden. Rosenberg soll ein Fundstück unterschlagen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir wissen nicht, ob er es unterschlagen hat. Aber es hängt bei ihm an der Wand. Und was sollte das damit zu tun, dass hier im Museum nicht alles mit rechten Dingen... Mein Gott! Natürlich, das meint ihr. Nein, Dr. Chandler, wir meinen gar nichts. Rosenberg hat die Grabbeigabe der Moorleiche. Und jetzt denkt ihr, dass diese Moorleiche... Das ist doch verrückt. Das finden wir ja auch. Ich rufe jetzt auf der Stelle bei Rosenberg an. Auch wenn ich ihn nun im Schlaf bringe. Ich will das jetzt wissen. Das wiederum halte ich... Lass ihn, Erster. Der hört jetzt sowieso nicht zu, so aufgelöst wie der ist. Da hast du uns ja was eingebrockt. Warten wir es ab. Jetzt tippt einer ab. Hallo? Professor Rosenberg? Sind Sie das? Hallo? Professor! Die Ohrleiche ist bei ihm. Sie holt sich ihren Schild. Wer auch immer das war, wir müssen sofort zu Rosenberg fahren. Das da oben muss es sein, Nummer 45. Sieht alles ruhig aus. Ist das gut oder schlecht? Werden wir bald wissen. Gehen wir rauf. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, vorn weg. So ist es in Horrorfilmen auch immer. Und immer, wenn man glaubt, es passiert nichts mehr, springt das Monster mit der Axt hinter dem nächsten Baum hervor. Gerade du solltest dir mal ernsthaft überlegen, ob Horrorfilme wirklich das Richtige für dich sind. Na, ich klinge mal. Da ist was passiert, hundertprozentig. Jetzt mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Lass uns mal ins Haus rumgehen. Vielleicht entdecken wir hier irgendwas Ungewöhnliches. Aber unauffällig. Wenn wir uns doch täuschen und Rosenberg uns bemerkt, jagen wir ihm einen höllischen Schrecken ein. Dann lass uns hier lang gehen. Da, die Tür! Sie wurde eingeschlagen. Professor Rosenberg! Ah, Mist! Wir hätten Taschenlampen mitnehmen sollen. Professor! Mach mal einer Licht. Hier ist eine Stehlampe. Das Arbeitszimmer. Professor Rosenberg, oh mein Gott! Er blutet ja! Atmet er noch? Warte. Oh Gott, ich... Er lebt! Professor! Bitte! Hallo, hören Sie mich! Nein, bitte nicht! Tu mir nichts! Er denkt immer noch, dass ein Angreifer vor ihm steht. Wir müssen einen Krankenwagen rufen, sofort! Und die Polizei auch gleich nochmal. Jetzt haben wir mehr als einen Verdacht. Peter Shaw hier. Ja, wir brauchen einen Krankenwagen. Franklin Street. Der Schild! Genau da hing er. Er ist weg. Oh mein Gott, sie hat sich ihren Schild geholt. Die Moorleuche hat sich tatsächlich ihren Schild geholt. Kollegen, halt! Das dürfen wir doch nicht... Die ist noch hier, hier im Haus. Mr. Chandler... Bleiben Sie bitte hier bei Professor Rosenberg. Wir werden uns im Haus umsehen. Jungs, das halte ich für keine gute Idee. Bleib lieber hier und warte, bis die Polizei da ist. Ganz meine Meinung. Wir sind zu dritt. Und wenn wir warten, bis Hilfe da ist, ist der Eindringling vielleicht schon über alle Berge. Nein, das ist eine einmalige Chance, die wir nutzen müssen. Oh, frag sich nur, für wen das eine einmalige Chance ist. Da draußen ist nichts. Los, Kollegen. Viel Glück, Jungs. Und seid bitte vorsichtig. Bleib immer dicht zusammen, Kollegen. Und wir machen überall Licht. Also sucht erst nach dem Schalter. Achso, ich muss aus einem der Zimmer auf dem Flur gekommen sein. Wir nehmen uns eins nach dem anderen vor. Denkt aber daran, wie wir in solchen Fällen immer vorgehen. Wir schubsen nicht rein und warten, was passiert. Peter! Ja, ich weiß. Tür aufstoßen, zurückziehen, warten, Licht dann reingehen, umsehen, bla bla bla. Exakt. Also los. Die drei Detektive kontrollierten nach Peters Beschreibung jedes Zimmer. Doch in keinem der Räume konnten sie etwas Verdächtiges feststellen. Deshalb beschlossen sie, im ersten Stock weiterzusuchen. Doch als Bob an der Kellertür vorbeiging, wurde diese mit einem Ruck aufgerissen. Aus dem Dunkel starrte ihm ein feuerrotes Augenpaar entgegen. Eine Hand packte ihn und er konnte den Geruch von modriger Erde und Fäulnis riechen. Dann zog ihn die Hand in die Dunkelheit. Bob! Oh mein Gott, Bob! Bob! Sie hat wieder abgesperrt und Bob mitgenommen. Was sollen wir tun? Aufbrechen. Wir müssen die Tür aufbrechen. Los. 1, 2, 3 und... Verdammter Mist. Bob! Was ist denn passiert? Die Moorleiche hat Bob in den Keller geschleppt. Um Himmels Willen. Zweiter, hast du dein Dietrich-Set dabei? Nein, Mist. Oh, dann brauchen wir was, womit wir die Tür aufbrechen können. Los, jeder sucht nach geeignetem Werkzeug. Schnell! Als Bob erwachte, spürte er einen pochenden Schmerz, der vom Hinterkopf ausging. Ihm war schlecht. Als er sich zur Seite drehen wollte, stieß er gegen eine Wand. Er schlug die Augen auf. Es war stockfinster. Er hob die Hände und tastete umher. Er spürte Wände. Holzwände. Sie waren überall. Oben, links, rechts, sogar unter ihm. Oh mein Gott. Das ist ein Sarg. Ich bin lebendig begraben. Hilfe! Hol mich hier raus! Hallo? Hier bin ich! Helf mir! Also Bob, wirklich, was machst du für Sachen? Warum versteckst du dich in einer alten Kartoffelkiste? Ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Mein Schädel brummt ziemlich und auch sonst spüre ich jeden einzelnen Knochen, aber abgesehen davon bin ich in Ordnung. Ist die Polizei inzwischen da? Die müssen... Ja, es sind schon zwei Polizisten da. Die versuchen, den Kerl noch zu finden. Der ist weg. Da hinten gibt es einen zweiten Ausgang. Kannst du dich noch erinnern, was passiert ist? Deine Freunde haben uns berichtet, dass sich jemand in den Keller gezerrt hat. Ich konnte nicht erkennen, wer es war. Es war viel zu dunkel. Und danach habe ich nichts mehr mitbekommen. Ich flog die Treppe runter, schlug mir den Kopf an. Und das Nächste, was ich weiß, dass ich in diesem Sarg lag. Ich meine natürlich in dieser Kartoffelkiste. Gut. Wir werden uns hier unten noch ein bisschen umsehen. Gehen Sie bitte in der Zwischenzeit schon mal rauf. Aber warten Sie oben auf uns. Es könnte sein, dass wir nachher noch ein paar Fragen haben. Bob, ich kann dir sagen, uns ist ganz schön das Herz in die Hose gerutscht, als du auf einmal im Keller verschwunden bist. Ging mir nicht viel anders, Zweiter. Das kannst du mir glauben. War übrigens sehr geistesgegenwärtig, dass du den Polizisten nichts von der Moorleiche erzählt hast. Siehst du es jetzt endlich ein? Diese ledrige schwarze Hand, die wir gesehen haben, war sicherlich nicht die eines Menschen. Und der Typ roch auch genauso, wie ich mir das von einer Moorleiche vorstellen würde. Außerdem waren da noch seine Augen. Was war mit seinen Augen? Sie glühten. Was? Rot, wie zwei Kohlen. Das besagt noch gar nichts. Die Utensilien für diese Maskerade gibt's in jedem Halloween-Shop. Riecht ihr das auch? Na, irgendwas riecht's hier. Nach Keller vielleicht? Nein. Ja, natürlich riecht sie nach Keller. Aber da ist noch was anderes. Ich komm nicht drauf. Was ist mit Rosenberg passiert? Der wurde inzwischen ins Krankenhaus gebracht. Er hat zwar nur eine Platzwunde, aber er plapperte dürres Zeug und hat alle paar Sekunden mit den Händen herumgefuchtelt. Als die Polizisten wieder bei Chandler und den drei Jungen waren, wollten sie zunächst wissen, was die vier in dem Haus zu suchen hatten. Wir haben ihn angerufen, doch er war nur noch in der Lage, den Hörer abzunehmen. Dann herrschte plötzlich Stille. Und warum habt ihr mitten in der Nacht angerufen, wenn ich fragen darf? Wir ermitteln im Moment in einer Sache und benötigen dringend eine Auskunft von ihm. Ihr ermittelt für ihn? Das ist richtig. Dr. Chandler ist in die Untersuchungen involviert. Und mit dieser Auskunft hat es nicht Zeit bis morgen früh? Wir befinden uns gerade in der entscheidenden Phase unserer Ermittlungen und da dulden manche Arbeiten keinen Aufschub. Sie kennen das ja. Ja, sicher. Und in welcher Sache ermittelt ihr? Aber Officer, Sie wissen doch so gut wie ich, dass das der Schweigepflicht unterliegt. Ja, natürlich. Das wäre es dann soweit. Wenn wir noch weitere Fragen haben sollten, melden wir uns. Faszinierend. Diese Flaschenschiffe in dem Regal da. Als kleines Kind habe ich mich immer gefragt, wie diese großen Schiffe durch den winzigen Flaschenhals passen. Das ist doch... Das sind alles Hauptschiffe einer Erstentdeckung. Hier ist die Santa Maria von Columbus, da die São Gabriel von Vasco da Gama und das da, das ist die Eendracht von Dirk Hardog. Oh Mann, Erster, du hast ja noch deinen Schlafanzug an. Stimmt. Hallo, Justus? Ich dachte, wir hätten was vor. Wollten wir nicht Professor Rosenberg einen Besuch in der Klinik abstatten? Und danach haben wir mit Chandler noch einen Termin im Museum. Ah, ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, weil ich die ganze Zeit an dieses Schiff und Rosenbergs Arbeitszimmer denken musste. Ich glaube, ich weiß jetzt... Justus, sollen wir jetzt ohne dich fahren oder kommst du mit? Na schön. Ich zieh mich nur noch kurz um. Warum haben Sie geschlossen? Dr. Chandler wird es euch gleich selbst erzählen. Hat Rosenberg irgendwas gesagt? Er ist noch nicht vernehmungsfähig. Die Ärzte meinen, dass man frühestens morgen mit ihm sprechen könnte. Ansonsten sei das Risiko zu hoch, dass ihn ein Gespräch völlig überanstrengen könnte und er Schaden nimmt. Körperlich geht's ihm gut, aber er hat einen seelischen Schock erlitten. Verstehe. Hat sich bei Ihnen schon was Neues ergeben? Mittlerweile habe ich die Polizei eingeschaltet. Ich hätte das zwar gerne vermieden, aber mir blieb ja wohl nichts anderes übrig. Schließlich ist ein wertvolles Exponat verschwunden und die Stadt würde mir die Hölle heiß machen, wenn ich nicht alle Hebel in Bewegung setze, um die Sache aufzuklären. Die Polizei war bereits da, allerdings habe ich verschwiegen, was sich den letzten Tag zugetragen hat. Ich habe nur erzählt, dass letzte Nacht eine Moorleiche abhandengekommen ist. Und was hat die Polizei unternommen? Was die Polizei eben in solchen Fällen macht? Eine Menge Fragen stellen, nach Spuren suchen, das ganze Haus auf den Kopf stellen. Sie scheinen darüber nicht so glücklich zu sein. Ich muss das Museum bis auf Weiteres schließen. Und hat die Polizei schon was rausgefunden? Sie hat herausgefunden, dass sie wichtig ist und sich um die Sache kümmern will. Keine Spur von der Leiche? Keine Spur. Ich verstehe das nicht. Was soll der ganze Spuk? Worum geht es hier? Na, ich denke um den Schild. Und der Spuk mit der Moorleiche dient dazu, von den eigentlichen Tätern abzulenken. Ach, ich weiß nicht. Der Schild. Ich habe heute Morgen mit ein paar Experten gesprochen. Der Schild mag einen historischen Wert haben. Was den materiellen Wert betrifft, könntet ihr euch das Ding von eurem Taschengeld leisten. Rosenberg hatte einen persönlichen Bezug zu diesem Schild. Deswegen hing er bei ihm zu Hause. Übrigens hat Rosenberg ihn nicht unterschlagen, sondern durfte ihn offiziell behalten. Aber er ist absolut unverkäuflich. Man würde es sofort bemerken, wenn dieses Schild irgendwo angeboten würde. Dann wollte ihn vielleicht ein verrückter Sammler erwerben, der den Schild einfach nur bei sich zu Hause an die Wand hängt. Das ist zwar alles ganz nett, aber in Wirklichkeit geht es hier um was anderes. Ich bin mir sicher, dass die Lösung des Falls am Grunde böser Schreie liegt. Am Grunde böser Schreie? Wovon redest du da? Warum hat Jason Stewart einst dieses Rätsel anbringen lassen? War es ein Gag? War es ein Ausdruck plötzlich erwachender poetischer Leidenschaft? Oder hatte er einen doch ganz handfesten Grund? Könnte in diesem Rätsel nicht ein Hinweis auf sein verschollenes Vermögen versteckt sein? Könnte es nicht sein, dass er sein Vermächtnis in diesen geheimnisvollen Versen verborgen hat? In Versen, die augenscheinlich völlig absurd und ohne tieferen Sinn sind, aber alle mit seiner Passion zu tun haben. Mit einem Land, dem er sein Leben gewidmet hat. Australien. Und was, wenn er mit einem solch rätselhaften Testament nur eins sagen wollte? Nur wer sich wirklich für das interessiert, was mir einst so am Herzen lag, ist es wert, mein Erbe anzutreten? Denn seinen Kindern war es genauso egal wie seiner Frau, was Jason Stewart zeitlebens getan hat. Für sie war er nur ein wirrer, weltfremder Eigenbrötler. Ist es da verwunderlich, dass er ihnen keinen Cent vermacht hat? Und wäre es demgegenüber nicht verständlich, dass er mit Hilfe dieses Rätsels einen würdigen Erben gesucht hat? Einen, der ihn im wahrsten Sinne des Wortes versteht? Finden wir es raus. Du hast das Rätsel geknackt? Ich glaube schon. Und es hat mit unserem Fall zu tun? Auch das glaube ich inzwischen. Aber das ist ja... Also, wie die beiden Bilder zusammenhängen, habe ich ja schon einmal erläutert. Und auch die Sache mit dem Kookaburra und den Walls of China dürfte nachvollziehbar sein. Wenn wir uns nun die Linien denken, die die jeweiligen Exponate miteinander verbinden und ihren Kreuzpunkt suchen, dann kommen wir ziemlich genau hier raus. Soweit klar? Ja, klar. Ja. Gut. Von dort sieht man den Moloch sitzen, geht das Rätsel dann weiter. Nun, Moloch ist der eher umgangssprachliche Begriff für den Wüsten- oder Dornteufel. Ein ziemlich hässliches Tier, von dem wir ein ausgestopftes Exemplar dort drüben sehen. Und genau hier beginnt das größte Problem. Das Rätsel geht nämlich folgendermaßen weiter. Doch Wanderer, höre meine Bitte, behüte, komm ihm nicht zu nahe und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Dass man dem Moloch sich nicht ganz nähern darf, geht klar aus dieser Stelle hervor, aber... Wie weit darf oder muss man nun auf ihn zugehen? Die Zahl der Schritte, die der Kommandant befiehlt. Genau. Aber welcher Kommandant? Und was soll heißen, dass er die Zahl der Schritte befiehlt? Und wie viele sind es? Daran habe ich mir bis gestern Nacht die Zähne ausgebissen. Und dann sah ich dieses Flaschenschiff. Von welchem sprichst du? Von der Eendracht. So hieß das erste Schiff, von dem aus Europäer 1616 australischen Boden betraten. Und der Kommandant der Eendracht hieß Dirk Hardock. Zwar gilt William Jensen als Entdecker Australiens, aber als er 1606 mit seiner Divekin an der Küste von Queensland landete, ging niemand von Bord. Hardock und seine Männer taten das. Und zwar an der Shark Bay in Western Australia. Shark Bay? Da war doch auch was mit Haien in dem Rätsel. die Eintracht seinen Fuß einst lenkte, dorthin, wo Haie gierig kreisen und Wasser Wüsten Leben schenkte. An der Shark Bay wird das Wasser gewissermaßen Wüste. Aber was hat das nun mit diesen Schritten zu tun? Ich denke mir das so. Wenn der Kommandant, also Dirk Hardock, die Zahl der Schritte befiehlt, die man sich dem Moloch nähern muss, dann könnte das zum Beispiel über die Anzahl der Buchstaben tun, die sein Name enthält. Das ist zumindest die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist, wie man eine Verbindung zwischen Hardock, dem Befehl und einer Zahl herstellen kann. 10! Also lasst uns nun 10 Schritte auf den Moloch zumachen. Gut, und jetzt? Uluru nun und Katajutta, sie grüßen, doch sie teilen nur, was tief im Grunde böser Schreie, der Anfang tränenreicher Spur. Uluru. Das ist doch dieser Dings da, dieser, wie heißt der nochmal? Ayers Rock, das berühmteste Wahrzeichen Australiens und der größte Monolith der Welt. Und die Einheimischen nennen ihn Uluru, das heißt so viel wie schattiger Platz. Und wer ist dieser Katajutta? Auch das ist ein Begriff aus der Aborigine-Sprache. Er bedeutet Ort vieler Köpfe und meint eine Ansammlung von ca. 30 roten Felsen, die nicht weit vom Ayers Rock entfernt stehen. Die da vielleicht? Genau, das sind sie. Diese beiden Naturdenkmäler grüßen uns laut Rätsel. Aber sie teilen nur, worauf es wirklich ankommt. Teilen? Das, wonach wir suchen, ist wohl genau dazwischen. So verstehe ich zumindest dieses Teilen. Und wenn Sie, Dr. Chandler, die Lage der einzelnen Exponate auf Ihrer Homepage richtig ausgewiesen haben, dann müsste das... Ich wusste es. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Glaub's ruhig. Nun erscheint die Sache auf einmal in einem ganz neuen Licht. Die Moorleiche. Dort verbirgt sich die Lösung von Stuarts Rätsel. Sieht ganz so aus. Am Grunde böser Schreie liegt die Antwort auf unsere Fragen. Und wenn ihr euch dran erinnert, wie die Moorleiche ausgesehen hat, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Dieser zum Schrei aufgerissene Mund. Ja, genau. Diese Moorleiche sah aus, als würde sie schreien. Nun, böse, so irrsinnig lieb reizend fand ich sie nie. Aber was soll am Grunde bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, dass damit die Vitrine gemeint ist. Genauer gesagt, ihr Boden. Was meinen Sie, Dr. Chandler? Ließ sie sich dort etwas Wertvolles verstecken? Dr. Chandler, ist etwas nicht in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, was du da gerade erklärt hast. Das stimmt nicht? Was meinen Sie damit? Nun ja, eigentlich sollte da, wo sich der Sarg der Moorleiche befindet, das da stehen. Aber das... Ich habe... Mach dir nichts draus, Erster. War wirklich ein toller Versuch. Und böse ist der Kerl hier ja auch. Hier, Kollegen, hört euch das mal an. Ein echt liebenswertes Kerlchen, nicht wahr? Aber klar doch, das ist es. Was? Was ist es? Der Beutelwolf. Der Beutel. Moment. Ja, hier ist es. Ich hab das alles immer noch nicht verstanden. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay, nochmal von vorn. Aber leise, ja? Und haltet die Augen auf. Da kommt irgendwann, da bin ich mir sicher. Also, wir hatten die ganze Zeit nicht realisiert, dass die Moorleiche am falschen Platz stand. Denn eigentlich hätte sie ja überhaupt nicht im Stuart-Raum ausgestellt werden dürfen. Diese Information haben wir sogar von dir bekommen, Zweiter. Ja, ich weiß. Weil der Stuart-Raum genauso eingerichtet sein sollte, wie Stuart das verfügt hatte. Genau. Aber Chandler hatte keinen anderen Platz für die Moorleiche und platzierte sie deswegen dort. Und der Beutelwolf, der eigentlich dorthin gehörte, wanderte an eine andere Stelle. Übrigens kann ich mir vorstellen, dass Professor Rosenberg deshalb so abweisend am Telefon reagiert hat. Er ist sauer, dass man mit seinem Fund so respektlos umging und ihn irgendwo hinstellt, wo gerade Platz war. Aber das ist nur eine Vermutung. Gut, das heißt also, der Ort, zu dem uns das Rätsel führte, war richtig. Doch es war das falsche Exponat. So ist es. Ich war erst völlig überrascht, als Schindler meinte, dass die Leiche da gar nicht stehen durfte. Aber als er uns dann das mit dem Beutelwolf mitgeteilt hat, wurde mir klar, dass man am Grunde böser Schrei auch auf den Beutelwolf beziehen kann. Am Grunde des Beutels? Klar, wenn man so will, kommen die Schreie dieses Viehs aus dem Bauch. Und dessen Grund ist dann eben die tiefste Stelle im Beutel. Bisschen abgedreht, aber auch wieder logisch. Logisch wurde es vor allen Dingen, weil sich ja dieser Schlüssel darin befand. Und es wäre ein völlig absurder Zufall, wenn der nicht die Lösung des Türrätsels sein sollte. Und du glaubst wirklich, der stammt von einem Schließfach? Union Station LA stand drauf. Cotter wird uns nachher sicher mehr dazu mitteilen. Okay, aber jetzt zurück zu der Moorleiche. Wie hängt das alles mit unserer Moorleiche, den ganzen Vorgängen, dem Schild, dem Überfall auf Rosenberg und alles zusammen? Ja, unser großer Unbekannter hat das Rätsel ebenfalls gelöst. Er war daher ebenfalls der Ansicht, dass sich der Hinweis auf Stuarts Vermächtnis in der Vitrine mit der Moorleiche befand. Doch da er an die nicht rankam, tüftelte er einen Plan aus. Er inszenierte den Spuk eines eisenzeitlichen Kriegers, der sich seinen Schild zurückholen will, und schlug damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Er lenkte den Verdacht in eine völlig falsche Richtung und kam unbemerkt an den vermeintlich wertvollen Inhalt der Vitrine ran. Natürlich! Wenn die Moorleiche fehlt, ist also der übrige Inhalt der Vitrine überflüssig und kann entsorgt werden. Aber genau um diesen Inhalt ging es unserem Unbekannten. Jetzt muss er nur noch den Abfall durchwühlen und schon hat er, was er will. Ja, ganz genau. Da wir aber immer noch keinen Anhaltspunkt haben, wer dieser Unbekannte ist, müssen wir diese Müllaktion überwachen. Wir wissen ja nur, dass es irgendein Mitarbeiter des Museums sein muss, mehr nicht. Deswegen sollte Chandler dafür sorgen, dass jeder mitbekommt, dass der Inhalt des Glaskastens in die Mülltonnen da drüben gekippt wird. Und du glaubst wirklich, dass der Typ heute Abend oder in der Nacht kommt? Ich bin mir absolut sicher, denn morgen früh um 5 werden die Tonnen von der Müllabfuhr geleert. Sag mal, warum haben wir mit der Aktion nicht bis morgen Abend gewartet? Dann hätte uns Cotter sicher geholfen. Weil das unser Fall ist. Na toll, dann hoffen wir mal, dass nur einer zum Müllwühlen kommt. Wenn dann nämlich mehr Leute dahinter stecken, könnte es sehr brenzlig werden. Ich habe nie gesagt, dass es nur einer ist. Was? Es sind mindestens zwei, in der Nacht, in der Rosenberg überfallen wurde. Eine Aktion, die übrigens nur damit stattfand, um der ganzen Spukgeschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, waren mindestens zwei Ganoven am Werk. Einer, der im Museum die Moorleiche entfernte und dann wieder versteckte. Und ein zweiter, der sie draußen bei Rosenberg spielte. Oh, na prima. Und wenn die beiden jetzt noch ihre Verwandten, die Toten und die Lebenden zum Müllklauben mitbringen, dann gute Nacht. Da kommt wer. Das ist unser Mann. Kann von euch einer erkennen, wer es ist? Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Es ist zu dunkel. Jetzt sieht er die Mülltonnen. Wenn er hat was versucht, geht's los, klar. Klar. Oh, wenn's sein muss. Ja. Dann wollen wir mal. Und los. Bleiben Sie, wo Sie sind! Sie haben keine Chance! Wir sind zu viert! Bleiben Sie stehen! Der will uns rammen! Der rennt uns über den Haufen! Lass sie nicht durch, Leute! Nicht durchlassen, hört ihr? Keine Sorge! Achtung, Bob! Er flieht! Hier geblieben! Klasse Aktion, Zweiter! Ich glaube, du kannst jetzt von ihm runtergehen. Der Typ ist bewusstlos. Boah, dem hast du es echt gegeben. Wer ist es denn jetzt? Ich kenne ihn nicht. Sie, Dr. Chandler? Noch nie gesehen. Das ist aber seltsam. Ich dachte, es käme nur jemand aus dem Museum in Frage. Und jetzt ist es ein völlig Unbekannter. Ist es nicht. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber ich kenne ihn. Die drei Detektive fesselten den Mann und brachten ihn in den Überwachungsraum. Nun warteten Peter, Bob und Chandler gespannt darauf, dass Justus das Geheimnis um den Mann endlich lüften würde. Hallo Jungs, Dr. Chandler, das hier ist Chief Decker. Er leitet die örtlichen Ermittlungen. Wir kennen uns ja schon. Danke, Orson, dass du die Männer hereingeführt hast. Du kannst ja auch hier bleiben und dir die Auflösung des ganzen Falls anhören. Wer ist das denn? Wir haben diese Ermittlungen schon weiter vorangetrieben. Und im Zuge dieser Ermittlungen ging uns dieser Mann Justus hier... Justus, red nicht so geschwollen daher. Ihr habt es mal wieder nicht erwarten können und auf eigene Faust weitergemacht. Ja schon, aber wir haben Beweise. Dr. Chandler, Können Sie uns bitte mal das Leistenkrokodil im zweiten Stock auf einem der Bildschirme zeigen? Ja sicher. 7 Personen sind das im Moment, richtig? So, dann zeigen Sie uns jetzt bitte mal dieselbe Einstellung aus der Nacht, als die Maulleiche verschwand. Und zwar genau zu der Zeit, als alle im Museum nach dem Eindringling suchten. Moment. So. Das sind ja 8. So ist es. Und nun bitte die gleiche Einstellung aus der Nacht, als Peter zum ersten Mal von dem Spukheim gesucht wurde. Und zwar wieder, als alle suchten. Ja. Wieder 8? Ganz genau. Ich hatte schon vorher ein paar Mal das Gefühl, dass auf den Bildern etwas nicht zusammenpasst, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, was es ist. Und jetzt, Dr. Chandler, zoomen Sie mal bitte ganz nah an die Figur ran, die ein Seil um das rechte Hinterbein des Monsters geschlungen hat. Denn es ist immer diese Figur, die überzählig war. Das ist ja der Typ hier. Ein riskantes, aber genial ausgesuchtes Versteck. Wir sind alle dauernd um sie herumgeschlichen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich vor Schadenfreude kaum beherrschen konnten, oder? Irgendwie kam ihr Gesicht sofort bekannt vor. Und dann erinnerte ich mich an die Führung, die Peter für uns am ersten Tag gemacht hat. Eine Wachsfigur habe ich mir damals aus der Nähe angesehen, und das waren ausgerechnet sie. Das nennt man Pech, nicht wahr? Jetzt wird mir einiges klar. Bisher fand ich das ja äußerst absurd, was mir Inspektor Cotter auf der Herfahrt erzählt hat, aber langsam dämmert's mir. Und zu Ihnen. Ich glaube, wir beide müssen uns mal dringend unterhalten. Aber zunächst Ihren Namen, bitte. Monroe. Albert Monroe. So hieß doch dieser Anwalt. Der Anwalt von Jason Stewart, der erst vor ein paar Monaten gestorben ist. Es war alles umsonst. Mein ganzer schöner Plan. Sie haben vermutlich im Nachlass Ihres Vaters Hinweise auf das Stewart-Rätsel entdeckt, nicht wahr? Ja, verdammt, ja. Und dann haben Sie nach einem Komplizen im Museum gesucht. Einen Komplizen, der die Idee mit dem Moorleichenspuk entwickelte. Mir hat keiner geholfen. Aber Mr. Monroe, es bringt Ihnen doch jetzt nichts mehr, den anderen in Schutz zu nehmen. Ich sag nichts mehr. Das ist auch nicht nötig, Mr. Monroe. Ich weiß auch so, wer Ihnen geholfen hat. Können Sie mir mal bitte Ihren Schlüsselbund zeigen, Austin? Ich soll... Wie bitte? Ich verstehe nicht. Den Schlüsselbund, bitte. Aber wieso? Spinnst du? Geben Sie ihm bitte den Schlüsselbund. Vielen Dank. Dr. Chandler, befindet sich unter diesen Schlüsseln auch der für die Vitrine der Moorleiche? Das ist er. Austin, ich verstehe das nicht. Woher hast du den? Er hat ihn nachmachen lassen, was ganz einfach für ihn war. Und eine weitere seiner Aufgaben war es, bei Rosenberg die Moorleiche zu spielen. Allerdings hätten sie dafür vorher besser nicht ihr Rasierwasser oder was immer sie da benutzen draufgetan. Der Geruch ist wirklich penetrant. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, riech ich's auch. Danach hat's bei Rosenberg gestunken. Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Aber das hier können Sie uns doch erklären. Hier auf dem Bildschirm. Da sieht man, wie Austin mit Bob an dem Krokodil vorbeigeht. Bob sieht zur Seite und Austin ist direkt neben Albert Monroe. Und jetzt bitte genau hinsehen. Da ist noch immer die Aufzeichnung von der ersten Nacht, als wir nach dem Eindringling suchten. Austin geht noch ein Stück näher an seinen Komplizen ran. Monroe zwinkert und Austin nimmt kurz den Daumen. Ich hatte ja irgendwie die Vermutung, dass sich die beiden verständigt hatten, als wir das Museum durchsuchten. Und voilà, da haben wir den Beweis. Sehr gute Arbeit, Zweiter. Austin, mein Gott, warum? Geld. Was sonst? Ach ja, von wegen Geld. Was war in dem Schließfach, Inspektor Cotter? Das hier. Perlen im Wert von 500.000 $. Oh, Mann. Ich fasse es nicht. Nicht schlecht. Tränenreiche Spur. Das ist mir jetzt auch klar. Die Perlen bezeichnete Stewart im Rätsel als Tränen. In Ordnung. Abmarsch, die Herren. Halt. Die Moorleiche. Wo ist die denn nun? Und der Schild von Professor Rosenberg. Die Leiche ist im Krokodil und der Schild bei mir zu Hause. Oh Gott, im Krokodil? Ihr elenden Banausen! Was ist denn jetzt mit denen los? Man kann die Moorleiche doch sicher wieder da rausholen. Tja, so eine Moorleiche ist ziemlich zerbrechlich, Peter. Ich denke, dass sie schon beim unsanften Wegtragen in ihre Einzelteile zerfallen ist. Dann wurden also die Einzelteile der Moorleiche dem Krokodil eingeworfen? Ja, ganz genau. Als Museumsstück ist sie nun wirklich nicht mehr zu verwenden. Na, dann werden wir uns auch mal verkrümeln. Ha! und wieder einen Fall, den die drei Fragezeichen bravourös gelöst haben. Ja, ich bin dafür, dass wir uns zur Feier des Tages jetzt ein Rieseneis gönnen. Was meint ihr dazu? Grandiose Idee! Peter, es ist 8. Und? In Abwandlung eines alten Sprichworts würde ich sagen, Dienst ist Dienst und Eis ist Eis. Für uns das Eis und für dich Zweiter einen, wie ich hoffe, geruhsamen Nachtdienst. Wir sehen uns! Oh nein, so ein Mist!